bist nur dein eigener Widerhaken. Deine Rettung kommt nicht aus dem All. Keine Arche Noah führt uns von hier vor. Gehen wir uns hier verloren.